Kelch der Nacht. Die Lust der Stadt geht aus dem Kelch der Nacht. Die Lust der Stadt. Es fehlt über meinem süßen Leben, das Gefühl ist fühlen, die Schwere im Schweben, das zu fühlen, das Fehlen, das ist und das Sehen, der Stillstand und die Herz. Die Lust der Stadt geht aus dem Kelch der Nacht. Die Lust der Stadt geht aus dem Kelch der Nacht. Die Lust der Stadt wird aus dem Kelch der Nacht. Die Lust der Stadt wird aus dem Kelch der Nacht. Die Lust der Stadt wird aus dem Kelch der Nacht. Die Lust der Stadt wird aus dem Kelch der Nacht. Die Lust der Stadt. Die Lust der Stadt wird aus dem Kelch der Nacht. Die Lust der Stadt wird aus dem Kelch der Nacht.